Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Riegler Perspektiven aus Riegel am Kaiserstuhl. Am Mikrofon ist Robert Langenbacher und der begrüßt Sie ganz herzlich. Was gibt es zu berichten aus Riegel? Es wird eine Menge sein. Es werden Leute vorgestellt, es werden Dinge vorgestellt, es werden Ereignisse benannt, zu denen man sich äußern kann, zu denen man sich äußern möchte. Es wird Interviews geben. Das alles soll eine möglichst schöne und regelmäßige Form haben. Das alles wird hier erreichbar sein unter dieser Internetseite von Riegler Perspektiven. Es wird geführt in einem Weblog, wird ergänzt durch einen Podcast und vielleicht auch mit einer Sache, die man sich angucken kann als PDF zum Runterladen, vielleicht sogar als etwas, was ausgedruckt werden soll. Das alles ist noch in der Entwicklung. Das alles braucht Mitdenker und Mitmacher. Das alles braucht Reaktionen. Es soll nicht trocken und nüchtern bleiben, sondern es sollen Dinge sein, die durch Menschen beeinflusst werden, die das, was hier in Riegel läuft, erleben, kommentieren wollen, mitgestalten wollen. Das alles können Riegler Perspektiven sein. Von daher sind alle eingeladen, mitzumachen, sich zu beteiligen. Die Mailadressen sind auf der Weblog-Seite angegeben. Und auf diese Art und Weise kann man in Kontakt treten. Vielleicht möchte auch jeder, der das jetzt hört oder irgendwie mitbekommt, auch eine Weile lang einfach nur mal hören und Konsument sein und passiv dabei sein. Vielleicht gibt es aber auch Leute, die ganz spezielle Themen auf diese Art und Weise auch mal an die Öffentlichkeit bringen wollen. Die sind dazu eingeladen, zu reagieren und mit mir in Kontakt zu treten. Wer mich erreichen möchte, kann das über zwei verschiedene Gmail-Adressen machen. Zum einen an robert.langenbacher@gmail.com oder an rieglerperspektiven@gmail.com. Vielen Dank schon mal an alle Reaktionen und das soll mal genügen für den Anfang. Wir wollen hier auf diese Art und Weise jetzt mal stoppen und sind mal gespannt, wie es weitergeht. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Thank you.